Aufgabe 4D. Kinder? Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Drei Kinder. Ich habe drei Kinder. Ja, ich habe drei Kinder. Keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder.